Erster Sanballat und Gesem hörten. Die Mauer war fertig. Es gab keine Lücken mehr. Die Türen waren noch nicht drin. Zweiter Sanballat und Gesem schickten eine Nachricht. Sie sagten, komm nach Ono. Wir wollen uns treffen. Aber sie wollten Nehemia Böses tun. Dritter Nehemia schickte Boten zurück. Er sagte, ich habe viel Arbeit. Ich kann nicht kommen. Die Arbeit muss weitergehen. Ich kann sie nicht verlassen. Vierter, sie schickten viermal Nachrichten. Nehemia antwortete immer gleich. Fünfter Sanballat schickte noch einmal. Es war das fünfte Mal. Sein Diener hatte einen offenen Brief. Sechster, im Brief stand, die Leute sagen, du willst König werden. Du baust die Mauer dafür. Du und die Juden wollen sich auflehnen. Siebter, der Brief sagte auch, du hast Propheten. Sie sollen sagen, Nehemia ist König in Juda. Der König wird das hören. Komm, wir treffen uns. Achter, Nehemia schickte eine Antwort. Er sagte, das ist nicht wahr. Du denkst dir das nur aus. Neunter, die Feinde wollten uns Angst machen. Sie dachten, die Juden hören auf zu bauen. Nehemia betete, Gott, mach meine Hände stark. Zehnter, Nehemia ging zu Schemaja. Schemaja war zu Hause eingeschlossen. Schemaja sagte, lass uns in den Tempel gehen. Wir schließen die Türen. Sie wollen dich nachts töten. Elfter, Nehemia sagte, soll ich fliehen? Ich kann nicht in den Tempel gehen. Ich werde nicht hineingehen. Zwölfter, Nehemia verstand, Gott hatte Schemaja nicht geschickt. Tobia und Sanballat bezahlten ihn. Sie wollten Nehemia Angst machen. Dreizehnter, sie bezahlten Schemaja. Nehemia sollte Angst bekommen. Er sollte etwas Falsches tun. Dann konnten sie schlecht über ihn reden. Vierzehnter, Nehemia betete, mein Gott, denk an Tobia und Sanballat. Denk an die Prophetin Noadia. Sie alle wollten mir Angst machen. 15. Die Mauer war fertig. Das war am 25. Elul. Es dauerte 52 Tage. 16. Alle Feinde hörten das. Die Völker ringsum bekamen Angst. Sie fühlten sich klein. Sie wussten, Gott half bei der Arbeit. 17. In dieser Zeit schrieben viele wichtige Männer in Juda. Sie schrieben Briefe an Tobia. Sie bekamen auch Briefe von ihm. 18. Viele in Juda waren mit Tobia befreundet. Sie hatten es versprochen. Tobia war der Schwiegersohn von Schechania. Sein Sohn Johanan heiratete die Tochter von Meschullam. 19. Sie sprachen gut über Tobia zu Nehemia. Sie erzählten Tobia, was Nehemia sagte. Tobia schickte auch Briefe. Er wollte Nehemia Angst machen.